Original Rocky Beach Sound. Larifari Palava, Flausen im Kopf, ich hab nur Larifari Palava, Flausen im Kopf, ich hab nur Larifari Palava, Flausen im Kopf, wir haben Larifari Palava, Flausen im Kopf, ich sag nur Larifari, immer nur Larifari, immer nur Larifari, Larifari, Larifari Palava, Flausen im Kopf, du hast nur Larifari Palava, Flausen im Kopf, du hast nur Larifari Palava. Flausen im Kopf, wir haben Larifari Palava. Flausen im Kopf, ich sagte Larifari, Larifari, Larifari, immer nur Larifari. Und die Flausen sind im Kopf, von Kopf bis Fuß dahausen. Bei uns ausschließlich Flausen. Und diese Flausen zwingen uns diesen Quatsch zu singen. Glaub, ich spiel jetzt ein Gitarrensolo. Naja. Spontan. Okay. So ähnlich.